bist heilig, Herr. Und du bist unser treuer Freund. Halleluja. Und du bist hier heute Abend. Ich danke dir für deine Gegenwart, Jesus. Ich danke dir, Herr, du hast gesagt, du bist bei uns bis ans Ende der Zeit. An jedem Tag, in jeder Minute, in jeder Sekunde. Und ich danke dir, Herr, du bist der Gott, der uns nie verlässt. Der bei seinen Kindern ist. Der auf seine Kinder Acht hat. Halleluja. Und der sie stark macht. Und ich danke dir, wenn der Feind wie ein drängender Strom kommt, hat der Herr einen Standard schon aufgerichtet. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass der Standard hier ist. Halleluja. Dass die Söhne dieser Standard sind. Jeder einzelne powervolle Sohn ein Standard gegen den Feind. Und ich preise dich dafür. Halleluja. Dass wir nicht überwältigt werden können vom Feind, sondern Halleluja, dass dieser, was auch immer der Feind versucht, Herr, wir preisen dich von ganzem Herzen, dass der Standard, der in uns ist, der du in uns bist und der wir damit sind, jeden feindlichen Strom zurückweist. Und Herr, wir preisen dich, unseren Herrn, unser Leben, unsere Gerechtigkeit. Halleluja, danke, dass du hier bist. Danke, Herr, wir geben uns dir hin. Halleluja, wir geben uns dir hin mit unserem ganzen Herzen, Herr, mit unserem ganzen Leben, mit jeder Faser unseres Seins. Sag ihm das mal, Herr, ich gebe mich dir hin mit dieser Faser meines Seins, mit jeder Faser, mit jeder Zelle, mit jedem Gedanken, mit meinem Geist, mit meiner Seele und mit meinem Körper gebe ich mich dir hin. Und ich halte nichts zurück, sondern dir gehört mein Leben, dir gehört mein Alles. Halleluja, sag ihm das, dir gehört mein Alles, dir gehört mein Alles. Du bist mein Herr, du bist mein König, du bist meine Gerechtigkeit, auch ihr am Livestream. Sagt ihm das, Halleluja. Halleluja. Danke Herr, wir preisen dich, wir loben dich, unseren König und Gott. Halleluja, danke Herr, danke Jesus, danke Herr. Sita tatata, chikapapa sita. Danke Jesus. Nicht aufhören, die da weiter spielen. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, lass uns nochmal in diesen, nicht aufhören, sondern lass uns nochmal reingehen, genau. Streck dich nochmal aus mit deinem ganzen Sein. Als der Herr hat sich ganz hingegeben, damit auch wir nicht nur 20% uns ihm geben, sondern 100. Danke, Herr, unser treuer Freund, der war und der ist und der kommt, der das ganze All, diese Billionen von und Trilliarden und von Kilometern und Halleluja, der alles ausfüllt, der unsere Herzen ausfüllt, der auf die Erde gekommen ist, auf diese Mini-Erde, um in uns zu wohnen, um uns zu erretten, zu befreien. Halleluja. Und ein Standard in uns aufzusetzen. Halleluja. Wo keine Macht gegen ankommt. Halleluja. Weil der in uns größer ist. Oh, der Herr sagt dir, ich bin größer in dir heute Abend. Ich bin größer. Ich bin größer. Ich bin größer. Ich bin größer. Ich bin größer. Ich bin größer. Ich bin größer. Ich bin größer. Der Herr ist größer. Der Herr ist größer. Ich bin größer in dir. Ich bin größer in dir. In dir, sagt er. In dir. Nicht nur allgemein, sondern in dir. Bin ich größer? Bin ich stärker? Bin ich mächtiger als alles andere? Und er sagt, vertrau mir, vertrau mir. Halleluja, vertrau mir, dass ich der Größere bin in dir. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr, den Größeren, den Stärkeren, den König des Himmels und der Erde. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, wir loben dich, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wir danken dir wirklich für dieses Triumphlachen in uns. Halleluja. Er hat ein Triumphlachen in dir. Halleluja. Der auf dem Thron sitzt, der lacht über seine Feinde. Der lacht. In dir, das ist ein Lachen in dir, weil dein Herr schon triumphiert, weil dein Herr schon den Sieg davongetragen hat. Das ist ein Lachen und Gott möchte, dass in dieser Zeit dieses Lachen aus dir hervorkommt. Lass mal dieses Lachen aus dir hervorkommen. Und in dir lacht es. Oh, wir danken dir. Halleluja. In Hebräer 1 heißt es, dass der Herr das Recht geliebt hat und das Unrecht gehasst hat. Und dass er deshalb mit Freudenöl vor allen seinen Gefährten, also noch über, ja, reichlicher gesegnet war mit Freude als alle, die um ihn herum. Und der Herr ist in dir und in dir, du hast Ungerechtigkeit und liebst das Recht, absolut. Und deshalb hat Gott dir ein Lachen zubereitet, ein Lachen, ein Lachen, ein Lachen, ein Lachen, ein Lachen, ein Lachen, ein Lachen, ein Lachen, ein Lachen, ein Lachen, ein Lachen, ein Lachen, ein Lachen. Ja, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Wir haben den Sieg. Wir haben den Sieg schon, weil du, Jesus, für uns gesiegt hast. Preisen den Sieger des ganzen Universums. Halleluja. Der auf dem Thron sitzt, regiert und der lacht und wir mit ihm. Wir mit ihm. Du bist bestimmt, auf dem Thron mit ihm zu sitzen und mit ihm zu lachen und zu herrschen und zu regieren und dich zu freuen an deinem Gott. Halleluja. Und zu jubilieren und zu danken. Halleluja. Er hat uns in ein anderes Reich versetzt. Das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und seiner Freude. Denn wo Liebe ist, ist immer auch Freude. Oh, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass die ganze Luft erfüllt ist mit dir. Halleluja. Danke, oh, danke, Jesus. Vollkommen alles. Oh, nimm auf seine Herrlichkeit, nimm auf seine Gegenwart, nimm auf seine Gegenwart. Trink dich voll mit ihm. Herr, wir trinken uns voll. Oh, wir trinken uns voll mit deiner Gegenwart, mit deiner Herrlichkeit. Oh. Wir danken dir. Halleluja. Halleluja. Und jetzt lass heraus, was er dir gegeben hat, wo er dir was gegeben hat, was du siehst, was du empfangen hast, ein Wort von ihm für eine einzelne Person oder für uns alle, für jemanden am Livestream, für jemand hier. Halleluja. Und sag es uns, Halleluja, frag den Herrn, nimm es dir, weißt du, dass der Himmel hängt voll mit Sachen, die er loswerden möchte. Und dennoch geliebt, und dennoch geliebt. Gerade zum Schluss war ganz, ganz stark über mir, der Herr lacht über seine Feinde, der Herr lacht über die Feinde, die uns angehen wollen, er lacht nur drüber und wir dürfen uns mit diesem Lachen einfach eins machen, nicht einschüchtern lassen, sondern mit seinem Lachen uns eins machen. Amen. Also ich hab hier so einen riesen Umhang gesehen und ich habe das Bild hatte ich schon von Sonntag auf Montag und das war so, ich lag schon im Bett, ja, und ich war noch in Gedanken so, ich habe über was nachgedacht, was auch die Gemeinde betrifft und auf einmal habe ich gesehen, ich habe mich von außen gesehen, wie Jesus so links neben mir stand und er hat mir diesen kostbaren Umhang umgelegt. Und der war so kostbar, der war oben so, wie so gewölbt und er hat ihn einfach umgelegt und in dem Moment, als Jesus das getan hat, war alles andere so unwichtig. Und gleichzeitig, ich wusste, ich kam gar nicht auf die Idee, es war so überraschend, ich hätte ihn nie darum bitten können, weil ich kam gar nicht auf die Idee, er hat ihn mir einfach aus freien Zügen gegeben, weil er mich so sehr liebt, hat er mir den gegeben, diesen Umhang. Und gleichzeitig war so eine Sehnsucht von mir nach Jesus, ja, er vertraut mir, Also bezieht das auch auf euch, weil ich habe diesen Riesenumhang hier gesehen. Ja, Jesus möchte diesen Umhang sowohl jeden Einzelnen und damit auch unserer Gemeinde geben, ja. Und es hat für mich so eine Bedeutung, ja. Er vertraut ihn mir an, diese Königswürde, diese Autorität. Und gleichzeitig war da so ein Verlangen, einfach so nach ihm, ich so ein Sehnen nach ihm, ja, nach ihm. Er trug auch einen Umhang, ja, aber ich wollte ihn haben, ich wollte in seiner Nähe haben. Alles andere war mir so egal. Und ich habe am nächsten Tag, ich musste immer wieder dran denken, an dieses so beschenkt zu werden. Und ich habe es nicht verdient. Er hat einfach umgelegt. Er wollte es. Er wollte es. Er möchte dich bekleiden mit dieser neuen Ebene der Autorität. Er möchte dich einkleiden mit dieser neuen Ebene der Intimität. Er möchte es. Er möchte es. Es ist unverdient. Unverdient. Wir sind nicht würdig dafür, aber er möchte es. Er möchte es. Er hat uns geehrt. Er ehrt uns dadurch. Weil jetzt ist die Zeit, in der wir wirklich in dieser neuen Autorität, Intimitätsautorität vorwärts gehen. Und ich habe in diesen Tagen, nachdem ich das hatte, ich konnte auf einmal Dinge tun, ja, wo ich wusste, es ist auch eine Berufung, aber ich konnte es einfach tun, einfach wagen. Es kam hervor, neue Kreativität, es kommt hervor, ja, aber gleichzeitig, ich habe auch gespürt, es nimmt auch alles weg. Man hat keinen Geltungsdrang mehr, weil man will nur ihn, ja. Und genau, und das möchte er einfach freisetzen, empfinde ich. Diesen Mantel für jeden, der es auch möchte, ja. Und es ist einfach mit dieser neuen Intimität verbunden, ja. Und aus dieser Intimität heraus Autorität, ja. Und ja, Intimität, und er möchte auch, dass wir die Autorität ausüben, dass wir es ausüben. Und ja, und ich merke die ganze Zeit, wenn ich so rede, da ist immer noch so ein Zug, so ein Sehnen an sein Herz. Er möchte noch mehr, er möchte jeden noch mehr an unser Herz, an sein Herz ziehen. Ja, ich setze jetzt einfach diesen Mantel der tiefen Autorität, der mächtigen Autorität, der Königswürde frei, der delegierten, totalen delegierten Autorität, ja, wo die Autorität frei fließen kann, und einen Schub in die Berufung, ja, von jedem Einzelnen, ein Vorwärtsschub, ja, mit dir, in Verbindung mit dir. Und danke auch wirklich, ja, für so ein ehrfürchtiges Herz, das dich ehrt, das dich ehren will, mit ganzem Herzen. Danke, Vater. Danke. Also ich muss dir dran denken, wo Pastor Georg die Dimension von Gott am Donnerstag gesagt hat und am Sonntag mit den 70.000 irgendwie Sterne. Und man guckt da außen, 70.000, 70 Trilliarden oder so war es, glaube ich, viele Null. Und als wir das vorher gesungen haben, das sind die Wunder vor uns außen, aber in uns sind praktisch die Wunder, weil er der Wunderwirker ist. Und überall, wo wir hinkommen, ja, sind die Wunder. Also setzt er es durch uns auch frei. Oder, ja, und, also es ist nicht nur außen, sondern in uns drin. Und er möchte einfach, dass wir das Übernatürliche erwarten. Einfach diese Wunder, in die Wunder wandeln. Nicht auf das Sichtbare immer schauen, sondern ja, das einfach, was er wirken kann. Ja, Vater, ich setze es jetzt frei für jeden, der hier ist, der am Livestream ist, dass diese Wunder wirklich hervorkommen aus uns. Das sind Dinge, die wir jetzt noch gar nicht wissen können oder sowas, aber Gott vorbereitet hat, und wo wir wandeln in den Wundern, wenn wir Dinge tun, wenn wir vorwärts gehen, bloß nicht stehen bleiben, sondern immer vorwärts gehen. Und ich setze es frei, dass jeder auch das Übernatürliche erwartet, nicht auf das Sichtbare schaut und denkt, oh Hilfe, sondern auf dich schaut, Jesus, und weiß, dass er weiß, dass was Gutes kommt, dass was Übernatürliches vorbereitet ist. In Jesu Namen. Amen. Ja, nimm das, streck mal gerade deine Hände auf und nimm wirklich dieses Übernatürliche, weil das empfinde ich auch, wirklich dieser Vers einfach, was kein Auge gesehen, was kein Mensch gehört, was in keines Menschen Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Halleluja. Und Herr, wir lieben dich und wir danken dir, Vater, dass so unendlich starkes, mächtiges, herrliches vorbereitet ist, dass wir jeden Tag darin wandeln. Jeden Tag. Ja, nicht erst in 20 Jahren, das ist nicht eine Sache für in 20 Jahren, sondern es ist eine Sache für heute Abend und morgen und übermorgen und immer. Halleluja. Halleluja. Was hast du noch empfangen? Sag es uns. Ich habe noch so das Wort Durchbruch und eigentlich möchtest du gar nicht mehr, du erwartest schon lange deinen Durchbruch und alle Zeichen stehen eigentlich dafür, dass das jetzt in nächster Zeit nicht stattfinden würde. Aber Gott sagt zu dir wirklich, geh noch ein Stück voran und der Durchbruch wird da sein. Schau nicht auf die ganzen Umstände, sondern schau auf mein Wort und dein Durchbruch wird da sein. Weil die Wahrheit ist, der Durchbruch ist schon im Geist da. Das ist das Gute. Er hat jeden Durchbruch schon für uns getan. Und deshalb gehen wir von Durchbruch zu Durchbruch. Juhu! Sag mal zu deinem Nachbarn, du Durchbrecher! Du Durchbrecher! Du Durchbrecher! Durchbrecher und Durchbrecherin. Ihr auch am Livestream, ihr seid Durchbrecher. Halleluja! Genau. Er ist schon da. Wir müssen nur da reingehen. Halleluja. Wer hat noch was? Ich habe eine Kette gesehen. Die war verziert mit Gold und Perlmutt. Und die war aber gelöst. Ich glaube, dass Personen da sind. Du hast eine Sache in deinem Leben, wo du dich gebunden fühlst, aber die Kette ist schon lange gelöst. Aber die glitzert so schön. Du weißt auf der einen Seite nicht, ob du davon frei werden willst, aber eigentlich bist du schon frei davon. Und Gott sagt zu dir, ich gebe das Wollen und das Vollbringen. Ja? Also verlass dich auf ihn. Er macht dich frei. Er macht dich frei. Und dann willst du es auch gar nicht mehr, weil die ist ja nur vergoldet. Ja? Er gibt dir das echte Gold. Er gibt dir die echten Diamanten. Ja? Die echten Schätze des Himmels. Bring dir jede Bindung, jede Verlockung. Herr, ich danke dir, dass es zerbrochen ist, dass der Fluch zerbrochen ist, dass die Ketten zerbrochen sind. In Jesu Namen spreche ich das aus über jede einzelne Person, ja, wo noch so eine Bindung da ist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jede Person frei machst und in die Freiheit der Kinder, der Söhne Gottes hineinführst. Amen. Ja, auch Bindung an Personen, Herr, die einen nicht gut tun. Du weißt, es tut dir nicht gut. Ich zerbreche das. Du kriegst Einsicht darüber, ja, was dir gut tut. Und Gott, ich danke dir, Vater, dass du jede einzelne Beziehung reinigst, Herr, und uns befreist von unguten Beziehungen, Herr, und uns gute Beziehungen gibst. Einfach, Herr, verlockende, tolle Beziehungen, ja, die uns nach oben bringen. Amen. Amen. Was sagen wir? Danke, Herr. Wuhu. Und jetzt macht ihr irgendwie weiter mit dem Wort. Juhu. Halleluja. Weißt du, wenn ich Gott frage, und ich frage ab und zu, und er sagt mir meistens, wenn ich sage, was ist denn dran, dann sagt er mir meistens, tiefer in die Liebe. Und für dieses Jahr hat er mir gesagt, dass es ganz dringend ist, dass wir tiefer in die Liebe graben. Tiefer in die Liebe. Ist eine schöne Sache, gell? Tiefer in die Liebe. Ich habe einen in meinem Handbuch heute Morgen gelesen. Habt ihr auch ein Handbuch? Ich habe ein Handbuch, das Handbuch des Lebens. Und der, der mir das Handbuch, das Leben geschenkt hat, hat mir auch das Handbuch geschenkt. Und es steht in 1. Johannes 4,16. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Also die Liebe, die Gott zu uns hat. Es ist die Liebe, die uns zuerst geliebt hat. Es ist die Liebe, die uns erlöst hat. Es ist die Liebe, die uns Leben gegeben hat. Es ist die Liebe, die uns vom Tod zum Leben gebracht hat. Und die haben wir erkannt und gläubig angenommen. Also, das heißt doch, wir glauben dieser Liebe. So, und dann steht hier, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und tiefer in diese Liebe zu graben, tiefer sich mit der Liebe zu beschäftigen, tiefer die Liebe kennenzulernen, zu wissen, wer und was Liebe ist, tiefer, tiefer bringt mit sich, dass wir in ihm bleiben. Und wenn hier steht im Handbuch, wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm, das heißt für mich auch im Umkehrschluss, wenn ich nicht in der Liebe bleibe, wenn ich nicht in der Liebe wandle, bleibt Gott nicht in mir. Und es hat mich leicht zum Stutzen gebracht heute Morgen. Die Liebe endet nie und er wird mich nie verlassen. Aber weißt du, aus Liebe hat Jesus uns dieses eine Gebot der Liebe gegeben. Und das ist keine Option, sondern das ist dringend, zwingend nötig. Wir haben es dringend nötig, in der Liebe zu wandeln, in der Liebe zu bleiben. Warum? Dass Gott in uns bleibt, dass diese Kraft in uns bleibt, dass der Glaube nicht aufhört. Weißt du, unser Glaube ist ja dieser Sieg, der die Welt überwunden hat, dieser Durchbrecher in uns. Es ist unser Glaube und unser Glaube, der wird durch die Liebe wirksam. Weißt du, und Liebe ist Gott. Also wir glauben der Liebe und Gott gibt uns die wirksame Kraft, dass es alles hervorkommt. Die ganzen Verheißungen über unser Leben, die ganze Kraft, die in uns ist, das ganze Göttliche, dass es in Wirksamkeit kommt, dass es hervorkommt, dass dieses Licht leuchtet, dass die Liebe ihren Lauf nimmt, dass die Liebe Leben geben kann. Es ist zwingend nötig, weißt du, der Liebe nachzueilen, der Liebe, oh, sie zu erforschen. Wir müssen sie erforschen, wir müssen dieses Handbuch nehmen, das ist voll von Liebe, voll von Liebe. Jesus ist die offenbarte Liebe, weißt du, er hat es uns gezeigt, wenn wir lesen, wie er gelebt hat, uns vorgelebt hat, so sind wir in dieser Welt, so sind wir und wir schauen auf ihn, wie sie Monika gesagt hat, Fokus auf Jesus, Fokus auf ihn, Fokus auf die Liebe, unser Fokus geht da drauf, weißt du, nichts rechts und links hat nicht rechts und links, sondern er. Und das ist unser Training, weißt du, tägliches Training. Und deswegen sagt er mir immer wieder, tiefer, weißt du, tiefer. Ich glaube, solange wir hier auf dieser Erde sind, haben wir es immer nötig, tiefer zu graben in die Liebe. Tiefer zu graben. Wir haben es nötig. Wir haben es dringend nötig, weißt du, um zu leben. Um zu leben. Weißt du, wenn wir es nicht machen, wir können alles Mögliche tun, weißt du. Aber ohne Liebe ist das alles nichts. Es führt zu nichts. Weißt du, es führt ins Nichts. Da landen wir da, wo wir nicht landen wollen. Irgendwo im Nirvana. Aber weißt du, der Glaube ist ein Geschenk und es ist die Liebe und es ist in uns und es ist da und wir halten es fest und wir stellen uns fest auf diese Liebe, weil wir landen nicht da, wo wir nicht wollen. Und Gott bleibt in uns und Gott sorgt dafür. Weißt du, er leitet uns, wir spüren das immer wieder. Er leitet uns in der Liebe, in alle Wahrheit, in alle Wahrheit. In alle Wahrheit, weißt du, und das ist eine Wahrheit, die da steht. Wenn du in der Liebe bleibst, bleibt Gott in dir. Wenn du in der Liebe bleibst. Also wir entscheiden uns für die Liebe, immer neu. Entscheiden wir uns für die Liebe, für Jesus, für die Klarheit, für die Wahrheit, für das, was er sagt. Weißt du, schlag das Handbuch auf, da steht so viel drin. Da steht so viel drin. Wie das Leben funktioniert, wie das Leben hervorkommt. Er lässt uns nicht im Dunkeln. Er hat uns nicht verwaist zurückgelassen. Er hat den Heiligen Geist, den Geist der Liebe, hat er uns gegeben, der in uns ist, der uns das Wort aufschlüsselt, der uns zeigt, Schritt für Schritt, Hand anlegen, weißt du, Schritt für Schritt, es kommt hervor. Diese vielen Sterne. Ja, das ist das verheißene Land. Es ist tatsächlich das verheißene Land. Die ganze Fülle der Gottheit in uns, in Jesus Christus, in der Liebe. Und deshalb graben wir tiefer, graben wir tiefer in diesen Fels. Und stehen drauf. Weißt du, es ist wichtig in dieser Zeit, wo die Angriffe kommen, wo der Feind wie ein drängender Strom kommt. Die Liebe hält im Stand. Weißt du, die Liebe, die hält dem stärksten Feind stand. Weißt du, es sieht oft nicht so aus, aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit und es geht manchmal wirklich durch was durch, aber der Durchbrecher ist in uns und der Sieg ist da, weil sein Sieg ist unser Sieg, sein Sieg ist unser Sieg. Er hat es für uns gemacht und für jeden auf dieser Welt und deswegen sind wir da, um es zu verkünden, um den Menschen zu sagen, was Sache ist und wer das Leben hat und wer das Leben gibt und was das Leben ist. Und dazu sind wir da und das tun wir in Jesu Namen. Amen. Ja, und wir sind auch aus Liebe gezeugt worden. Also nicht nur von unseren Eltern, sondern einfach auch von Gott. Und die Liebe Gottes ist in uns, weil Gott in uns ist, durch den Heiligen Geist. Und auch da ist es eigentlich einfach am besten, wenn man sich füllen und übernehmen lässt. Weil wir können das auch nicht produzieren, diese Liebe, die einfach unser Lebenselixier ist und auch das ist, was den Sieg hat im Endeffekt auch. Die Liebe hat praktisch den Sieg, weil zum Beispiel, wenn wir enttäuscht, genervt, verletzt werden und uns dann der Liebe Gottes bewusst werden und ihr Raum geben und in dieser Liebe praktisch dann agieren oder reagieren, dann besiegen wir das Böse mit dem Guten. Also da haben wir auch den Sieg praktisch auch im Alltag oder bei der Arbeit oder wo auch immer. Wenn wir das nur mit dem menschlichen Verstand uns entscheiden, ach, heute liebe ich mal, funktioniert nicht. Weil dann setzt man sich ins Auto, dann ist man im Straßenverkehr und dann wird man eines Besseren belehrt, sehr schnell. Eben. Aber wenn wir uns übernehmen lassen praktisch und wenn wir uns füllen lassen mit der Liebe, einfach in Gott bleiben. Gott ist ja die Liebe. Dann surfen wir praktisch so durchs Leben und auch durch die Situation und auch durch das, was uns widerfährt oder was wir in den Nachrichten hören. Das ist einfach eine treibende Kraft, die Sieg bringt, die Liebe. Genau. Ja, und ich glaube auch, ich habe mir neulich so Gedanken drüber gemacht, weil das jetzt auch in der, war es eine Predigt, ich weiß es nicht mehr, nochmal Thema war, als Jesus da vor dem Grab stand von Lazarus und dann innerlich bewegt war. War ja auch eine Liebesreaktion auf der einen Seite. Und ein Stück weiter heißt es auch, dass er dann weinte. Dann habe ich mir auch überlegt, hat er jetzt wirklich geweint oder warum hat er jetzt eigentlich geweint oder war er so innerlich bewegt? Natürlich, weil er die Liebe ist, aber ich meine, er hätte ja die Möglichkeit gehabt, dass Lazarus nicht stirbt. Er hat ja bewusst 2 Tage gewartet, bevor er losging und hat ja auch gleich gesagt, das muss geschehen, damit Gott sich verherrlicht praktisch in dieser Situation. Und dann war er dann dort vor Ort und dann kam die Martha, also ich glaube erst die Maria und hat auch gleich gesagt, wärst du hier gewesen, wäre er nicht gestorben. Und dann kam auch die Martha und hat das gleiche praktisch gesagt. Und dass wenn er hier gewesen wäre, dann wäre er nicht gestorben. Aber auch jetzt glaube ich, dass alles, was du Gott bittest, du bekommen wirst, uns geschehen wird. Aber das hätte sie jetzt auch nicht so gesagt, wenn sie wirklich den Glauben gehabt hätte, dass er das Leben ist und dass er die Toten aus dem Leben auferweckt. Und und dann hat er Lazarus herausgerufen. Lazarus ist auferstanden, kam raus. Und hat er gesagt, nimmt ihm die Binden ab. Und ich glaube, in dem Moment, als Jesus da vor dem Grab stand, war er deswegen, ist meine Meinung, ich weiß nicht, innerlich bewegt oder hat dann geweint, weil er, glaube ich, in dem Moment gesehen hat oder realisiert hat, dass es notwendig war, dass das jetzt alles passiert ist. Und gleichzeitig hat er, glaube ich, auch gesehen, was er jetzt demnächst tun muss, damit die Menschen, die das ja anscheinend alles nicht richtig verstehen und einordnen können, wer er ist und was er tut und warum er hier ist, dass es alles hat geschehen müssen praktisch. Die Reaktion von den Pharisäern war da dann anschließend, wie können wir ihn um die Ecke bringen? Also dann war er noch konfrontiert mit der Religion und vielleicht hat er praktisch auch einfach sein Kreuz selber in dem Moment auch vor Augen gehabt, dass ihm bewusst wurde, er muss praktisch für uns leiden, er muss den Weg gehen, weil die Menschen einfach böse sind, beziehungsweise ohne diese Liebe. Und nur so war es dann auch möglich, dass er seinen Geist und somit auch seine Liebe in uns ausgießen konnte. Genau. Ja. Amen. Amen. Oh ja, seine Liebe ist da, ja. Seine Liebe hat alles vollbracht. Und ich spüre so, ach weißt du, die Gegenwart Gottes hat einfach zugenommen, ja. Seine Gegenwart ist so präsent da, so manifest da, wie ich es noch nie gespürt habe. Und mir wird immer klarer, seine Gegenwart ist einfach alles, was wir brauchen. Was wollen wir mit dem ganzen Ruhm? Was soll das ganze Kämpfen? Dieses Kämpfen um Anerkennung, dass wir gesehen werden. Weißt du, irgendwann mal gehen wir nach Hause. Irgendwann mal verlassen wir diese Erde. Und da bringt uns das alles nichts. Weißt du, die Liebe ist ausgegossen in unseren Herzen. Unser Herr hat alles vorbereitet für uns. Und was unsere Aufgabe hier auf dieser Erde ist, ist einfach auf seinen vorbereiteten Wegen zu gehen. Er hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Weißt du, wir müssen, wo unsere Prioritäten noch nicht stimmen, unsere Prioritäten dem Reich Gottes anpassen. Nicht das Reich Gottes unseren Prioritäten anpassen, sondern, weißt du, das ist ein Kampf, wenn wir wollen, dass Gott das macht, was wir wollen. Er hat seine Pläne für dich. Und wir können es uns leisten, loszulassen. Wir können es uns leisten, seiner Liebe zu vertrauen, ihm zu glauben. Und was wir als erstes machen sollen, hungrig zu sein nach seiner Gegenwart, hungrig zu sein nach ihm. Weißt du, ein Moment in seiner Gegenwart ist das Beste, was uns passieren kann. Der Himmel ist offen, offen, offen, offen. Es gibt keine Trennung mehr zwischen dir und Gott. Der Himmel ist offen. Er will, dass wir Gemeinschaft haben. Er sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nach deiner Gemeinschaft. Er möchte dich einhüllen in seine Gegenwart. Wo du klar siehst, wo du weißt, alles, alles ist gut. Lass alles andere los. Auch jede Sorge, jede Angst kommt meine Berufung hervor. Wie soll das geschehen? Werde ich denn überhaupt gesehen? Wie soll denn das jemals zustande kommen? Weißt du, Gott hat dir das Wollen in dein Herz gelegt. Du kannst sicher sein, dieses Brennen in dir, dieses Wollen kommt von ihm. Und er sorgt für das Wollen und für das Vollbringen. Und deswegen brauchen wir nicht, wenn wir noch nicht genau wissen, wie unsere Berufung hervorkommen soll, müssen wir nicht darum kämpfen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Zuerst, er hat es nicht umsonst gesagt. Weißt du, es ist seine Weisheit. In der Welt müssen die Menschen kämpfen, einen Posten weiter oben zu bekommen. Sie müssen ihre Ellenbogen einsetzen, mit List arbeiten, damit sie sich hocharbeiten. Und sind sie dann oben, dann ist der Stuhl sehr wackelig, weil schon der Nächste wartet, der da seinen Stuhl absägt. Und deswegen sagt Gott uns, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, trachte nach mir, schau auf mich, verbring Zeit in meiner Gegenwart, füll dich mit allem, was ich für dich habe. Und alles andere wird dir hinzugefügt. Musst du dir da noch Sorgen machen, dass deine Berufung hervorkommt? Ich höre. Sehr gut, das war die richtige Antwort. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass unsere Berufung hervorkommt, weil Gott hat den Weg vorbereitet. Es heißt, dass wir in seinen vorbereiteten Wegen wandeln. Und weißt du, was das Coole ist? Wenn wir Zeit in seiner Gegenwart verbringen, dann kommt Klarheit. Dann zeigt er uns den nächsten Schritt. Vielleicht sagt er auch, jetzt wirst du noch zugerüstet, jetzt wirst du noch ausgebildet. Weißt du, da kommt Klarheit, da kommt göttlicher Rat, göttliche Info, göttliche Weisheit. Da haben wir alle Geduld zu warten, wenn es noch nicht losgeht. Wenn wir denken, Mensch, jetzt bin ich doch schon so weit, wieso passiert da nichts? Und ich sag dir, Gott hat genau seinen Zeitplan. Und er, die Türen öffnen sich, wenn er sagt, jetzt ist die Zeit dafür. Und es ist so gut, weißt du, wenn wir von Gott zugerüstet werden, ausgerüstet werden, wenn wir ihn immer tiefer kennenlernen, wenn wir auch durch Dinge hindurchgehen, Weißt du, wir können sicher sein, wir werden nie ausbrennen. Wir werden unseren Lauf laufen. Er wird uns nie vor irgendetwas bloßstellen, vor Menschen bloßstellen, sondern Gott hat einen Plan für dein Leben. Und dieser Plan wird hervorkommen. Das proklamiere ich heute über dir. Gottes Plan über deinem Leben wird hervorkommen. Und jeder Plan, den der Feind hat, der ist entmachtet, zerbrochen, der wird nicht hervorkommen, sondern Gottes Plan wird hervorkommen in deinem Leben. Deine Berufung wird hervorkommen. Und deswegen möchte ich dich heute Abend ermutigen, trachte nach seinem Reich, verbring Zeit in seinem Wort, trachte nach seiner Gegenwart. Weißt du, das ist das, was dich hervorbringt. Nicht zu überlegen, wie kann ich es am klügsten anstellen, wie falle ich am meisten auf, wie komme ich am schnellsten hervor. Wir können es nicht aus uns selber hervorbringen. Weißt du, und da fällt vieles ab. Viele Lasten fallen ab, viele Gedanken fallen ab. Sondern er hat uns zu seinen Kindern gemacht, zu seinen Töchtern, zu seinen Söhnen. Und wir dürfen einfach fröhlich gehen. Wir gehen auf diesen vorbereiteten Wegen. Wir sind mit beiden Beinen auf der Erde und mit unserem Geist sind wir im Himmel. Wir loben und preisen unser Herrn. Wir haben Hunger nach ihm. Wir wollen mehr von ihm. Wir wollen ihn tiefer kennenlernen. Und er sorgt dafür. Er fügt alles hinzu. So einfach hat es dein Gott dir gemacht. Weißt du, so einfach. Lasst uns das nicht selber kompliziert machen, indem wir uns Gedanken machen, wie wir das selber vollbringen sollen. Weißt du, du brauchst dir keine Gedanken machen. Die Lösung ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir hinzugefügt werden. Die Liebe hat einen Plan für dich. Und der Plan der Liebe von deinem Herrn Jesus Christus ist perfekt. Und er wird hervorkommen. Er stellt die Weichen. Er bahnt die Wege. Er geht vor dir her und bahnt die Wege. Er steht hinter dir und sagt, go for it. Sei mutig, sei kühn. Geh vorwärts mit mir. Trachte zuerst nach meinem Reich und alles andere wird dir hinzugefügt. Amen. Juhu! Juhu! Es ist schon eine Weile her, da habe ich ein Zeugnis gehört von jemand in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob es hier am Dienstagabend war oder Donnerstag. Oder online, genau, war es online. Und es hat jemand ein Zeugnis erzählt darüber, dass er so die Liebe Gottes in einer ganz besonderen Art und Weise gespürt hat, erfahren hat. Und mein erster Impuls war so, Herr, bitte, ich auch, ich hätte es auch gerne. Und es hat wirklich wenige Sekunden gedauert und dann kam es wie ein Blitz durch mich und jemand hat mir gesagt, hier. Also es berührt mich heute noch. In dem Moment wusste ich, hey, er hat's für mich gemacht. Er hat es für mich gemacht und für dich, für jeden von euch. Das hat mich so tief berührt. Ich sage euch was, seither habe ich nie wieder gefragt. Ich habe nie wieder gesagt, Herr, zeig mir, dass du mich liebst. Weil das weiß ich heute noch so gut. Das ging mir wirklich auch durch die Emotionen, durchs Herz. Er hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn dahin geschickt hat. Ja, also wenn du fragst, Herr, liebst du mich? Weil du vielleicht den Eindruck hast, er gibt dem anderen mehr als dir. Weil du den Eindruck hast, wow, der hat eine tolle Berufung, ich will auch. Weil du nicht genau weißt, ob du ihm vertrauen kannst, weil er dich so wie im Stich gelassen hat vielleicht, in dem Moment, wo es dir besonders schlecht ging, dann schau da drauf. Ja, mehr Liebe geht nicht. Mehr Liebe geht echt nicht. Das heißt auch im Wort, dass es liebt, niemand kann mehr lieben als der sein Leben für dich gegeben hat. Und unser Vater hat seinen Sohn, das, was er am allermeisten liebt. Und dann kommen gleich wir. Das heißt, wir sind genauso seine Lieblinge wie sein Sohn. den hat er geopfert für uns. Und ich habe heute, das war gestern, glaube ich, ein Vers, der ist mir noch nie aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr, wo der steht. Irgendwie in der Bibelversion war der diese Woche, gell, gestern, glaube ich, dass wenn wir in seiner Nähe sind, wenn wir mit ihm verbunden bleiben, dann schützt uns allein diese Tatsache, dass wir an ihm sind, schützt uns unser Herz und unsere Gedanken. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir manchmal so kämpfen. Wir wollen dann bestimmte Gedanken nicht mehr, wir wollen bestimmte Gefühle nicht mehr. Und dann kämpfen wir und dann gehen wir ins Gebet und beten und Herr, nimm mir diese Gefühle. Und ich merke dann, hey, wenn ich hier bleibe, dann hat sich das echt erledigt. Ja? Ich muss nicht kämpfen. Wenn ich hier bleibe, dann kann ich ganz relaxed sein und dann weiß ich, okay, er arbeitet an mir und meine Berufung, die gibt es auf jeden Fall schon, die steht schon, wie die Irina sagt, im geistlichen Raum, die gibt schon, die steht fest, er weiß genau, wo es lang geht. Und so lang arbeitet er mit mir und ich kann mich einfach zurücklehnen und ihn tun lassen. Und jemand anderes kann mir es auch nicht wegnehmen, weil das, was er für mich hat, das hat er ausschließlich exklusiv für mich vorbereitet. Und so ist das für jeden von euch. Ja, also ihr braucht nicht zu glauben, dass irgendwie ein Dieter oder wer auch immer hier sitzt, mehr kriegt als ihr. Das ist eine Lüge. Das ist echt eine Lüge. Und er liebt uns, jeden Einzelnen, so sehr, dass er echt Exklusivrechte an uns vergibt. Ja? Etwas, was wir nur tun dürfen. Weißt, und ich komme aus einer Großfamilie und da war es so, dass ich nicht zu den Kindern gehört habe, die da so mit Ellenbogen kamen, aber ich habe beobachtet. Ich habe geguckt, wenn ein guter Zeitpunkt war, um meinem Papa auf den Schoß zu springen. Und dann saß ich da und ich habe mir gut überlegt, ob ich wieder aufstehen will oder nicht. Ja? Und, aber das wird dir nie passieren für unseren himmlischen Vater. Das wird dir nicht passieren. Der Pastor Georg hat es am Sonntag gesagt, allein seine Handspanne ist, also mehr als mein Verstand checkt irgendwie, ja. Und sein Schoß ist auch viel größer. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie lang seine Beine sind und wie viel Platz da ist. Auf jeden Fall, wenn die Astrid da schon sitzt, dann darf ich mich daneben setzen. Ist gar kein Problem. Und du auch. Ja? Und es begeistert mich, ja? Dass ich einfach mich zurücklehnen kann und er mich so als sein Kind jederzeit in Empfang nehmen kann. Und er arbeitet mit mir. Er tritt aber bei mir nie Herzenstüren ein. Wenn er sagt, du, Emma, ich habe was für dich. Okay. Inzwischen ist für mich so ein Indikator, ob er das ist, wenn in mir so erstmal, nee, eigentlich nicht, dann ist ziemlich sicher er. Ja? Weil er in dir was sieht, was du selber noch gar nicht sehen kannst. Ja? Und er wartet. Und er wartet, er sagt es dir nochmal, er sagt es mir nochmal. Und ich gehe nochmal eine Runde. Aber weißt du, irgendwann wird es echt ungemütlich, weil was dabei wirklich verloren geht, ist der innere Frieden, habe ich gemerkt. Ja, der innere Frieden geht echt verloren, wenn ich den Schritt nicht tue. Wenn ich auf Dauer eben nicht abspringe, dann geht der innere Frieden verloren. Und es ist wirklich ein ganz schlechtes Gefühl, da bin ich ganz schlecht drauf. Da fällt mir Lieben ganz arg schwer. Meine Familie tut mir dann manchmal leid. Weil ich merke, mit mir ist nicht gut Kirschen essen, aber ich weiß genau, was läuft. Ich weiß genau, wo es klemmt. Und andersrum wieder, wenn ich dann diesen Schritt gegangen bin, weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass er mich da hinschickt, dann ist was in mir, was so aufgeht und was so zum Blühen kommt und was mir so viel gibt und so viel einen von dem ausfüllt, was davor wie so ein Vakuum war, das macht süchtig. Das will man einfach noch mehr. Und das wünsche ich euch allen, dass ihr davon immer noch mehr erlebt mit dem Herrn. Ja. Weißt du, das ist echt gut, wenn du immer zum Kreuz schaust und immer guckst, hey, was hat er für dich alles getan? Weißt du, ich merke es, oder ich weiß nicht, ob es immer so ist, oder gerade auch in der Zeit merkst du, die Leute drehen sich so viel um, was sie erlebt haben. Ja, was mir passiert ist, mein Trauma, mein Erlebnis, was ich alles Schlimmes widerfahren habe. Und manchmal hörst du da manchmal so zu, bei manchen Dingen denkst du ja, okay, komm mal wieder runter, da geht es auch noch schlimmer. Aber weißt du, selbst wenn du wirklich nachweislich das Schlimmste erlebt hast, wenn du zum Kreuz guckst, dann weißt du, okay, egal was es ist ein Witz gegen das, was Jesus gemacht hat. Weißt du, es ist so, weißt du, ist mir, als sie Emma eben davon erzählt hat, ist mir so gekommen, weißt du, Jesus oder ja, Jesus ist ja Gott und Jesus, er hätte nicht mehr machen können. Weißt du, es ging, weißt du, es geht nicht noch eine Schippe drauf, es geht nicht noch, okay, Kreuz ist tot und weißt du, da geht nicht noch was drüber. Weißt du, Jesus sagt, größere Liebe hat keiner als der sein Leben gibt für seine Freunde. Weißt du, du kannst das nicht übertrumpfen. Weißt du? Und das heißt, weißt du, er hat alles gegeben, weißt du, er hat alles gemacht, weißt du, sehr viele, die ein Problem haben mit dem Glauben, weißt du, kommt immer diese Frage, ja, wie kann Gott das ganze Leid zulassen und so, weißt du, und ich meine, aus Gottes Sicht, hey, er hat alles gemacht, was möglich war, weißt du, er hat alles gemacht, was möglich war für dich, weißt du, der Rest ist eigentlich an dir, weißt du, nimmst du es an oder sagst du, ja, nö, ist mir noch, weißt du, mehr geht nicht, weißt du, und ich glaube, wenn wir immer aufs Kreuz schauen, und einfach uns das bewusst machen, weißt du, dann kommt das auch in die richtige Perspektive, weißt du, dann siehst du, hey, er hat schon alles gezahlt, weißt du, der Preis ist schon gezahlt, weißt du. Und das heißt ja nicht, dass du nicht mehr irgendwie vielleicht mal durch was durch musst oder dass es nicht Dinge gibt, wo du mit zu kämpfen hast, aber weißt du, der Preis ist schon bezahlt, weißt du. Das ist dann auch so interessant, wenn du da drin gehst, weißt du, es ist widersprüchlich, aber selbst wenn du durch was durchgehst, kannst du die volle Freude haben. Also du kannst voller Freude sein und in deinem Leben sieht es vielleicht gerade aus, als würde alles zusammenfallen, aber du kannst voller Freude sein, weil du weißt, er führt dich durch. Weißt du, es ist auch in der Bibel oder auch wenn du die Briefe liest von Paulus und so weiter, wo du auch, wenn du die Geschichten dahinter kennst, wo sie Gefängnis, Verfolgung und alles, einfach wirklich schlimme Sachen und so, aber wo du weißt, immer wieder sagt Paulus, hey, freut euch und hier, vergesst nicht, euch zu freuen. Oder sogar in Bezug auf die Verfolgung, betrachtet es als reine Freude, wenn ihr hier verfolgt und da wird. Weißt du, weil Paulus und die Jünger, die wussten, hey, das ist kein Widerspruch. Weißt du, es ist kein Widerspruch in Christus, sich die ganze Zeit zu freuen, selbst wenn du durch Dinge durchgehst. Und ja, weißt du, und das ist einfach auch, weißt du, wie Gott das dann benutzen kann. Weißt du, Gott kann einfach auch das, was du vielleicht, weißt du, es kommt nicht von Gott, weißt du, du darfst auch nicht den Fehler machen, dass du denkst, ja, Gott schickt mir das, um mir was zu zeigen. Nein, aber weißt du, wenn du durch so Dinge durchgehst, dann kann es Gott benutzen, weißt du, kann es Gott für seine Herrlichkeit benutzen und dann wirst du da nur stärker draus hervorgehen, dann wirst du nur immer weiter drin kommen und weißt du, du darfst halt nicht den Fehler machen, dich durch so Dinge irgendwie vom Weg abbringen zu lassen, sondern wirklich das Ziel, den Fokus drauf haben, weißt du, das Kreuz ist auch wie so ein Fokus, weißt du, du schaust drauf und dann schaust du automatisch von dir weg und schaust auf ihn und dann gehst du auf dem Weg, den er dich führen will. Ich habe oder lese gerade so ein Buch und da ist eine interessante Geschichte drin oder ein interessanter Teil der Geschichte ist, da ist ein Mann, der ist lange im Gefängnis gewesen und ist dann frei und es ist am Anfang nicht mehr er selber, also er ist Doktor gewesen und irgendwie ist er dann durch seine ganze, was er durch ist, fängt er an einfach nur noch Schuhe zu putzen. Er sieht sich irgendwie als der Schuhputzer und putzt die ganze Zeit Schuhe, erkennt niemanden mehr und so. Und im Lauf der Geschichte kommt er da immer wieder drüber weg und ist dann ein Stück weit frei, aber es ist immer so instabil. Es ist immer nicht so ganz sicher, okay, wird er wieder rückfällig und so. Und dann ist irgendwann so, dass sein Schwiegersohn in eine ähnliche Situation kommt, wie er war, auch gefangen wird und so. Und auf einmal geht er voll drin auf. Auf einmal geht er in seiner Rolle, also als Doktor und alles voll auf, hat dann noch die Leute, die er da kennt, mit denen er Sympathie bei ihm sammelt und sich für seinen Schwiegersohn einsetzt und alles. Und geht da drin voll auf. Und durch was er durch ist, schafft er es eigentlich, da Hilfe zu leisten. Weißt du, und das ist so, weißt du, das ist auch so, was Gott für dich hat. Weißt du, er hat eine Berufung für dich, er hat ein Ziel für dich. Und vielleicht gibt es Dinge, die passiert sind, die dich irgendwie vom Weg abgebracht haben, dass du irgendwie da drunter gegangen bist, dass du gesagt hast, okay, ja, die Berufung oder was ich da dachte, war ein Traum, das ist zu klein zu groß gedacht. Ich bin doch nur ein kleiner Schuhputzer oder so. Aber weißt du, Gott hat immer noch den Plan für dich. Und weißt du, Gott will sogar das, was passiert ist, was nicht von ihm will er benutzen, um dich da drin hervorzubringen. Weißt du, dann wird es noch besser funktionieren. Dann ist so zum Teil fühlt es sich dann vielleicht an, dass du es gar nicht ohne das hättest machen können, weißt du? Weißt du, Gott ist nichts unmöglich, weißt du? Das ist nicht zu klein, weißt du? Selbst wenn du sagst, hey, ich habe den riesen Traum oder irgendwie Gott hat dir was gezeigt und du denkst, hey, aber ich kann nicht mal eine Sache davon. Weißt du, er kann das machen. Weißt du, er kann das durch dich machen. Weißt du, es ist ja nicht auf deine Leistung. Und ich glaube, es ist auch, ich habe das auch so irgendwie gesehen oder Ja, also es ist, glaube ich, wirklich so, dass Gott will, dass wir uns da voll reingehen in das, was er für uns hat, auch als, ja, ich weiß nicht, es ist manchmal so, wenn man so als Christ geht, dass man so immer dieses, man kann immer so in zwei Richtungen gehen, dieses Religiöse oder irgendwie zu, ja, auf jeden Fall habe ich so gehabt, ich glaube, weißt du, Gott sagt, hey, weißt du, wo es auch heißt, Jesus war voll Mensch, weißt du, Jesus war voll Gott und voll Mensch. Jesus hat sich aber auch immer als der Menschensohn bezeichnet. Weißt du, und ich glaube, Gott will auch, dass wir nicht so übergeistlich davon weggehen, dass wir auch irgendwo noch Menschen sind. Nicht Menschen im Sinne von, okay, ich bin halt Mensch, ich kann das alles nicht, sondern weißt du, Gott hat uns als Menschen geschaffen. Weißt du, ist mal aufgefallen, Gott hat dich als Mensch geschaffen. Weißt du, wenn du mit Leuten, die zu religiös gehen, dann denkst du, zu religiös sind, abhängst, denkst du irgendwann irgendwie, Menschsein wäre was Schlechtes, weißt du? Ich meine, ja, die Sünde ist in die Welt gekommen, Sünde ist nicht gut, aber weißt du, das Menschsein selber, so hat Gott uns geschaffen, weißt du, Gott hat dich mit einem Körper geschaffen, Gott hat dich mit all dem geschaffen, wie du bist und Gott hat es auch so gewollt, er wollte nicht, dass es pervertiert wird, aber er wollte, dass du das voll auslebst, wie er es berufen hat, weißt du? Und wenn du es dir dann genauer anschaust, dann siehst du auch Sünde und da, wo einfach die Dinge reinkommen, ist immer, wo du eigentlich von dem, wo er dich berufen hat, für weggehst. Weißt du, du kannst es zum Beispiel über Ängsten sehen, weißt du? Weißt du, so als Menschleben heißt ja auch wirklich, mit anderen Menschen Gemeinschaft haben, zusammen sein irgendwie. Und weißt du, Ängste ziehen dich ja immer in die Isolation, ziehen dich immer irgendwo zurück, wo du dich einkerkerst. Weißt du, und so ist es immer, dass, weißt du, die weltliche Menschlichkeit, ja, da ist halt die Sünde drauf und deswegen streben wir das als Christen nicht an. Aber weißt du, Gott hat uns als Menschen geschaffen und er hat das ja durch Jesus auch erlöst und er will, dass wir darin eintreten, weißt du, dass wir wirklich zu diesen übernatürlichen Menschen, zu denen er uns berufen hat, werden, wo auch wirklich, weißt du, wo man auch sagen muss, weißt du, wo es eine andere Art von Mensch sein, die Gott eigentlich ursprünglich gedacht hat, weißt du, es ist nicht menschlich krank zu sein, weißt du, ist eigentlich nicht so gedacht gewesen, weißt du, ist nicht menschlich irgendwie seinen Trieben in allem nachzugehen, nein, weißt du, so wie Gott es gedacht hat und weißt du, dass wir da einfach eintreten und wirklich, weißt du, das von ihm definieren lassen, weißt du, von ihm definieren lassen, wie wir darin gehen und da hast du einfach, ja, da hast du dein Handbuch. Hast du dein Handbuch im Wort Gottes, wo das auch echt drin steht, weißt du, wo das ganz klar drin ist, wie Gott uns geschaffen hat, was er für uns für Pläne hat. Und da kannst du mal nachschauen. Also ich musste, als immer das mit dem Handbuch gesagt hat, musste ich an Donald Duck denken. Der hat ja seine Neffen, Tick, Trick und Track, die haben immer dieses schlaue Buch, weißt du? Und da steht alles drin, weißt du? Egal, was die für Probleme haben, dann sagen, ja, in unserem schlauen Buch steht das und das, weißt du? Und eigentlich, das ist eigentlich die Bibel, weißt du? Das ist unser schlaues Buch, da steht alles drin. Da hast du die Antwort auf alles, wirklich, weißt du, wirklich auf alles, weißt du? Du kannst da kommen mit, ja, was, weißt du, die Jünger oder die Bibelschreiber, die wussten ja nicht, was da alles kommt mit Computer und künstliche Intelligenz, ja, aber egal, steckt alles schon da drin, weißt du, da ist nichts Neues unter der Sonne, so, weißt du, es ist, und du findest die ganzen Antworten, weißt du, du findest es da, weißt du, und du kannst dich danach richten und du kannst auch, weißt du, das siehst du auch, weißt du, Gott schreibt seine Geschichte mit uns, weißt du, Gott schreibt und er schreibt seine Geschichte, weißt du, sehe ich immer wieder in der Geschichte, wenn du so studierst, es gab immer, weißt du, es gab immer Dinge, wo du siehst, okay, das haben Menschen gemacht, das haben Gott und das dann Dinge, wo wirklich Gott auch übernatürlich eingegriffen hat oder durch Menschen gewirkt hat, auch in der Kirchengeschichte. Aber dann gab es immer bei so Momenten auch Dinge, wo dann wieder Menschen reagiert haben und irgendwas draus gemacht haben. Und manchmal war da, weil es halt von Gott inspiriert war, auch noch was Gutes dabei, aber vieles war halt auch nicht so gut. Und weißt du, es ist am Ende, weißt du, es gibt diese zwei, weißt du, wie zwei Geschichten, die geschrieben werden. Weißt du, die einen Geschichten, die irgendwie der Teufel oder die Menschen schreiben wollen, aber und die andere, die Gott schreiben will, weißt du, und darfst da, weißt du, ich glaube, es ist da auch wichtig, selbst in so Sachen, wo es so dazwischen läuft, klar zu sein, dass du wirklich sagst, hey, ich schreibe Geschichte mit Gott, ich schreibe wirklich das, was er tun will, weißt du, dass du nicht sagst, okay, irgendwie, dass du jetzt, weißt du, Jesus hat immer vom Königreich Gottes gesprochen, weißt du, er hat vom Reich Gottes gesprochen, er hat nie gesagt, ja, okay, jetzt stürzen wir den Kaiser und jetzt bin ich der große Kaiser. Das hat er nie gemacht, weißt du, immer, sie wollten ihn immer zum König machen und haben gesagt, ja, jetzt bist du unser großer Führer, na, ist er schnell abgehauen, weißt du, weil er gesagt hat, nee, das ist es nicht. Und weißt du, genauso ist es auch, weißt du, es ist schon wichtig, was hier in der Welt passiert und da sollen wir auch reinbeten und so, aber weißt du, Gott will auch, dass wir da nicht zu tief reingehen und wissen, hey, es gibt noch ein Reich, das darüber, das wir bauen, weißt du, ein Reich, das da drüber geht. Und gerade irgendwie jetzt in der Zeit, wo du halt wirklich Tag für Tag, finde ich, beworfen wirst mit diese Meinung, das Meinung, dies, weißt du, es ist wichtig zu wissen, hey, es ist ein größeres Reich, das Gott baut, weißt du, es geht noch über das hinaus, was in der Welt vor sich geht. Und weißt du, die Welt hat immer so, gibt es immer, sie kann sich da ein bisschen anpassen oder sie kann da dagegen gehen, und besser ist es natürlich, wenn sie sich da anpasst, aber trotzdem baut Gott noch was drüber hinaus, und da wollen wir mitgehen, also da wollen wir dranbleiben. Amen. Okay. Habt ihr schon mal einen Liebesbrief gekriegt? Ja? Ja? Ja? Ja? Ich weiß nicht, ob sowas heutzutage noch gibt oder ob man jetzt E-Mails schreibt oder Liebes-SMS oder WhatsApp oder so. Das ist ganz erstaunlich. Mein erstes Handy war so groß, ne? Man konnte gerade telefonieren und SMS schreiben. Und jetzt hier ein kleines, du hast da wirklich alles drauf, und unter anderem auch das Handbuch oder, ja, ich nenne es den Liebesbrief. Das ist von Anfang bis Ende, es ist eigentlich ein Liebesbrief von Gott an uns. Ja, wenn das so, versucht mal, ja, habe ich früher auch gemacht, ja, jetzt muss Bibel lesen und mal sehen, ob ich was verstehe oder wie auch immer. Aber es ist ein Liebesbrief, ja, es ist ein Liebesbrief von Gott, dem Vater, an uns, an jeden Einzelnen. Und wenn der Psalm 139, solche Sachen stehen da drin, er hat dich wunderbar gemacht. Meine Seele erkennt es wohl, ja. Deine Augen sahen meine Urform, ja. Ist doch fantastisch, ne? Er hat mich im Mutterleib gebildet. Ja, er kennt dich durch und durch. Und ich habe auch so eine Liebesbriefstelle. Und weißt du, Liebesbriefe, wenn du die gelesen hast, warst du ganz aufgeregt, ja. Und da konnte ich auch keiner abhalten, ne? Du hast dich in deine stille Ecke zurückverzogen, hast geguckt, dass die Eltern nichts mitkriegen, ja. Und dann hast du geguckt, was die Liebe deines Herzens geschrieben hat, ja. Oder hast auch zurückgeschrieben, ja, eventuell. Je nachdem. Weißt du, wenn du so die Bibel liest, mit dem Hintergrund, das ist ein Liebesbrief von dem Vater an uns, an dich persönlich, ja, an jeden Einzelnen von uns. Und es steht im Römer, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Ist doch genial, ja. Das sagt unser Vater über uns. Ja. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ja, und wir lieben Gott, also sind wir auch berufen. Ja. Das ist doch ganz einfach. Wenn du Gott liebst, bist du auch berufen. Ja. Das ist doch genial. Denn die er vorher erkannt hat, weißt du, er hat uns vorher erkannt, ja, bevor wir uns selber erkannt haben oder vielleicht heute noch nicht erkennen, aber er hat uns vorher erkannt. Die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Weißt du, er hat uns bestimmt, hat dich bestimmt, sagt uns zu deinem Nachbarn, er hat dich bestimmt, Jesus gleich zu sein. Dem, ja, das ist doch genial. Weißt du, es ist sein Werk an uns. Ja? Ich merke, es ist halt begeistert. Ja. Damit er, Jesus, der Erstgeborene, können noch ein bisschen. Damit er, der Erstgeborene, ist unter vielen Brüdern. Ja, Jesus ist der Erstgeborene unter uns, die wir jetzt zu ihm gehören, ja. Unser, ja, Prototyp, ja. Einfach der Jesus-Typ, ja. Du bist der Jesus-Typ, ja. Ja, du bist nicht irgendein Typ. Du bist der Jesus-Typ, der Jesus-Mann, die Jesus-Frau. Ja? Das bist du, das ist deine Natur. So hat dich Gott angelegt, weißt du. Er hat das schon, das kam mir, wo ich das gelesen habe, er hat mich schon damals, wo ich mich überhaupt noch nicht leiden konnte, ja, da hat er mich schon bestimmt, ja, seine Liebe zu empfangen, ja, und dich auch, seine Liebe zu empfangen. Ja? Die hat er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Das heißt, wir sind berufen. Ja, du kannst an deiner Berufung gar nicht mehr zweifeln, weil hier steht's schwarz-grün hinterlegt auf weißem Grund. Ist markiert, ja. Grün. Grün ist immer gut. Ja. Diese hat er auch berufen und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, weißt du? Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Du bist gerechtfertigt, ja? Du bist gerechtfertigt. Du bist gerechtfertigt. Sag's nochmal zu deinem Nachbarn, ja? Zum anderen. Du bist gerechtfertigt. Ja? Ja? Und es wird noch besser. Dir aber... Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Ja? Ja, wir tragen seine Herrlichkeit. Weißt du, du trägst seine Herrlichkeit, wenn du unterwegs bist, beim Aldi, beim Lidl oder wo du einkaufst. Ja? Wenn du in deinem Geschäft bist, du bist ein Träger seiner Herrlichkeit. Du bist verherrlicht. Ja? Du bringst seine Atmosphäre einfach mit. Du bringst Gott in die Welt. Ja? Wo du wandelst, wandelt Gott. Ja? Ja, du hast deinen Liebsten immer bei dir. Ja, ja, und wenn du deinen Liebsten immer bei dir hast, dann kannst du nicht anders als strahlen. Ja, keep smile. Ja, kannst nicht anders. Ja, du strahlst, ja, weil dein Liebster da ist. Ja, ja. Was sollen wir nur hierzu sagen, wenn Gott für uns ist? Ja, wer kann gegen uns sein? Ja, wer kann gegen uns sein? Ja, ist es nicht ein genialer Liebesbrief? Und es wird noch besser, ja. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, hier am Kreuz. Das ist stark, wenn du so eine Offenbarung kriegst wie die Emma, ja. Das ist total stark, wenn es so eine Liebesoffenbarung ist, ja, die du bekommst, ja. Er hat seinen eigenen Sohn für uns alle hingegeben, für jeden Einzelnen, ob du dick oder dünn oder groß oder klein bist, egal wie deine Hautfarbe ist, ja, wie du heißt, sogar, ja, er kennt dich. Und er hat gesagt, ja, Jesus hat es gesagt, er hat gesagt, ich opfere mich vor Liebe, vor lauter Liebe opfere ich mich, ja. Ich glaube, er konnte gar nicht anders, weil er so überwältigt war von seiner Liebe zu uns. Wie kannst du dich ablehnen, ja? Das geht gar nicht, ja, weil so eine Liebe ausgegossen ist in dein Herz, die einfach kommt in dich hinein, ja. Ja. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken, ja? Mit Jesus. Kriegst du alles geschenkt, du kriegst alles präsentiert, ja. Er hat dir eine Berufung gegeben, ja. Er hat dir ein Bild gegeben. Jesus in dir, ja, geht in die Welt. Geht in die Welt und rettet die Welt, ja. Predigt, ja. Predigt den Verlorenen diese Liebe, weißt du. Und du liebst Gott, weißt du. Das geht dir gar nicht anders. Du liebst Gott, ja. Du bist hingegeben, ja. Ja. Weil, warum? Weißt du, wenn dich jemand liebt, ja, so liebt, wie hier liebt, dass er ins Kreuz geht, ja. Du bist überwältigt von dieser Liebe. Du kannst gar nicht anders, als dein Herz wird von alleine weich. Es wird umgestaltet, ja, umgestaltet. Und dann heißt es an anderer Stelle, die Liebe ist ausgegossen, ja, in unser Herz durch den Heiligen Geist, ja, ist die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz. Und sie fließt jeden Tag, jede Stunde in die Welt hinein, ja, ja. Vorhin hat das jemand, ich glaube, der Josef hat es gesagt, wenn Leute fragen, warum kann Gott das alles zulassen? Weißt du, ich glaube tatsächlich, das kam mir heute so, wenn es die Christen nicht gäbe, die diese Liebe tragen, ja, und die vom Heiligen Geist durchdrungen ist, wäre diese Welt schon längst am Ende, ja. Nur wir machen den Unterschied. Wir sind aufgerichtet als Standard, ja, weil in uns diese Liebe lebt, ja, weil in uns dieser Heilige Geist lebt, ja, und deswegen konnte der Teufel nicht alles hier kaputt machen, ja. Das ist eigentlich die Wahrheit, nicht warum kann Gott das zulassen, ja. Es wäre noch viel schlimmer, wenn der Teufel alles übernommen hätte, ja, ja. Aber wir beten, weißt du, wir beten und stehen und treten in den Riss, ja. Wir machen den Unterschied. Wir sind der Standard, den Gott sich gedacht hat. Du hast gedacht, ich bin vielleicht schwach. Und wer bin ich schon? Aber er hat dich in sein Bild geprägt. Er hat dich Jesus gleich gemacht, ja, in seinen ganzen Fähigkeiten, in seinen ganzen Eigenschaften, ja. Er hat die Liebe ausgegossen in dein Herz, ja. Und es kommt hervor, weil wir übernommen sind von dieser Liebe, weil Gott uns übernommen hat, weil wir nichts anderes mehr wollen, weil wir von seiner Liebe fasziniert sind, von seiner Gegenwart einfach nicht genug kriegen können, weißt du? Wir brauchen das, wir brauchen seine Gegenwart, ja. Du kannst sie ohne sie gar nicht mehr leben, sage ich dir. Das Leben wäre sinnlos ohne seine Gegenwart, ja. Und deswegen, diese Gegenwart macht den Unterschied, ja. Diese Herrlichkeit, die wir in die Welt tragen, macht den Unterschied, ja. Dieses Evangelium, was wir predigen, ja, was wir leben, was wir aussenden, macht den Unterschied, ja, und bringt Rettung für viele Menschen, ja. Ja, ja. Weil so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, ja, sich hinzugeben für uns alle, ja, sich hinzugeben, ja. Und wir predigen diese Welt, ja, ja, ja. Vielleicht beten wir gerade, dass uns Gott diese Liebe noch stärker offenbart durch sein Wort. Können wir aufstehen dazu, ja, ja. Aber vielleicht beten wir zusammen. Vater, ich danke dir für deine große Liebe zu mir, dass du deinen Sohn nicht verschont hast und mit ihm mir alles gegeben hast. Herr, und ich sage, ich liebe dich. Ich liebe deine Gegenwart. Ich liebe dich. Ich liebe deine Nähe. Ich bin begeistert von dir. Herr, mach mir deine Liebe noch stärker offenbar. Vergib mir meine Lieblosigkeit manchmal noch. Gestalte mich um in das Bild deines Sohnes. Ich danke dir dafür. Herr, und ich danke dir, dass wir der Standard sind, der aufgerichtet ist. Herr, und dass wir in den Riss treten. Und dass wir für Personen einstehen. Und dass wir uns von dir gebrauchen lassen, dieses Land einzunehmen. Für dein Liebesreich. Wir trachten nach deinem Reich in unserem Land. Wir geben unser Leben hin für dein Reich in unserem Land. Herr, und ich danke dir, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist immer mehr. Und mit deiner Freude immer mehr. Und mit deiner Fülle immer mehr. Und mit deinem Frieden immer mehr. Und mit deiner Freundlichkeit immer mehr. Mit deiner Geduld immer mehr. Und mit deiner Treue immer mehr. Und mit deiner Disziplin immer mehr. Du bist gut. Jesus, du bist gut. Heiliger Geist, du bist gut. Vater, du bist gut. Wir lieben dich. Ja, wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Lass mal diesen Siegesjubel erschallen. Ja. Ich danke dir für deine Fülle, die da ist, Herr. Ich danke dir für deine Hingabe, die da ist, Herr. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen wirklich berührst, Herr. Dass letzte Ketten noch fallen, Herr. Dass Sachen rausgehen, Herr. Dass du uns heiligst, Herr. Wirklich zubereitest, ja, als Botschafter, ja, deine Stadt, Herr. Ja. Ich danke dir, dass wir berufen sind zu diesem Werk, Herr, dass du uns berufen hast, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.